in Florida beheimatet, denn man hatte das amerikanische System der Universitätsausbildung geschaffen und das musste dann auch eine Zentralstelle haben. Ich wusste natürlich damals zunächst nicht, als ich in Heidelberg studierte, dass diese kleine Universität in Heidelberg dann ihre Hauptstelle haben würde am Ende der Laufbahn meines Mannes im Militär, nämlich in Tampa, Florida, und das war in Dunedin, wo diese Universität dann beheimatet war. Dort begegnete man allerlei internationalen Menschen, die dort lehrten, und vor allem auch den Studenten, die dort zur Schule gingen, und viele, viele wollten sich auf den Beruf vorbereiten, den bereits der Familienbetrieb ihnen hinwies oder ihnen wies, nämlich das Hotelfach, sodass also Hotelfach, der, wo Herr Iskart der Dekan war, nämlich Hotelfach wurde eben an dieser Universität besonders gelehrt, und das Hotelmanagement konnte man dann auch in einem Schweizer Hotel selber lernen, wobei die Schule dann angegliedert war, oder umgekehrt, man könnte sagen, das Hotel der Schule dann angegliedert. Professor Iskart wurde nach und nach nicht nur mein Partner in dem Cultural Center for German Language, sondern er wurde, wie gesagt, auch zum Freund mit seiner Familie, und wir verbrachten dann unsere Weihnachten auch dort. Wenn man auch im warmen Florida war, so wurde der Weihnachtsbaum bei ihnen zu Hause mit echten Kerzen ein kurzes Stückchen während des Weihnachtsfestes beleuchtet, immer ein Eimer dabei, wie bei den Groß- und Urgroßeltern. Man hatte immer Sorge, dass da irgendwas abbrennen konnte, aber in Amerika brennt alles wie Zunder, denn es ist ja alles auch aus Holz vorwiegend. Zumindest die Grundstruktur vieler Häuser ist es immer noch. Damals, wie gesagt, freute ich mich sehr, ein deutsches Weihnachten hier in der Fremde vorzufinden, was sie vielleicht alle in kleinen Stücken dann mit Adventskranz oder mit echten Kerzen oder mit gebackenem Strudel oder Stolle oder Lebkuchen vielleicht nachvollziehen, dass man im Ausland doch ein bisschen Heimat mit sich mitbringt und mitnimmt. Dr. Iskart ist aus Wien und wird uns seinen Lebensweg in dieser Sendung erzählen. Das war für eine Sendung, in die ich auch natürlich Musik dann einbauen konnte, also eine Live-Sendung im Radio hier in der Gegend in Florida vorgesehen, und so habe ich diesen Text genommen und habe ihn Ihnen nochmal zugänglich gemacht. Aber wir haben natürlich dann den Udo Jürgens mit seinem Aber bitte mit Sahne leider auslassen müssen, und den müssen Sie sich entweder dazu denken oder Sie gehen auf das Link und holen sich dieses Lied und hören es sich erst noch einmal an. Das können Sie natürlich. Das gibt es alles im Internet. Das Schöne war, dass Professor Iskart auch ein leidenschaftlicher Koch ist, also ein Küchenchef von der ersten Güte. Und es wurde bei Ihnen zu Hause dann immer fantastisch gekocht. Und so habe ich immer sehr, sehr genossen, dort eingeladen zu sein, weil man nie wusste, was dann Wunderbares auf dem Tisch stehen würde oder er dann, während wir dort waren, zubereiten würde. Auch die Schäferhündin Freier freute sich sehr eines Tages über den Rehbraten, der zum Abkühlen leider auf der Anrichte stehen gelassen wurde. Und man traute dieser Hündin leider nicht das zu, was dann geschah. Und dann musste eben ein anderes Stück Fleisch auf den Tisch. Und das hat dann ein bisschen gedauert. Aber das war auch eine sehr lustige Begebenheit. Letztlich schade, schade um den schönen Braten, den wir nicht essen konnten. Aber der Hund hat es sehr, sehr genossen, denke ich jedenfalls. Ich habe Ihnen mitgebracht ein Kochbuch. Und zwar ist Professor Iskart ja auch Wiener und hat im Café Demel gelernt. Das wird er Ihnen dann später noch selber sagen. Aber ich habe dieses Buch aus der Bibliothek, aus der großen, geholt. Und das ist Davidis Schneider. Praktisches Kochbuch, neuzeitlich bearbeitet von Karl Schneider, früher Hofkoch bei SKH, dem Großherzog von Baden. Und das wurde in Turmberg in Karlsruhe 1924 verlegt, dieses Buch. Und das sollte für die normale Hausfrau sein, wobei ich nicht weiß, wer das sein könnte, denn ich könnte das also nicht schaffen. Aber Professor Iskert allemal. Und so habe ich gedacht, dass ich Ihnen ein klein bisschen daraus vorlese, bevor wir zu unserem Interview kommen, damit Sie mal so die Idee der frühen Kochkünste der frühen Hausfrau bzw. des Küchenchefs, der so ein bisschen bei Grafen gearbeitet hat und dann auch vielleicht die Wiener beehrt hat. Grafen hat also der Herr Schneider hier wohl beglückt, aber nicht nicht der Dr. Iskert, der hat vorwiegend im Ausland hier als Dekan gearbeitet und das ist eine ganz andere Geschichte. Aber da ging es eben auch ums Kochen, ums Hotel managen und ums Leiten und da musste man sich natürlich auch mit der Küche beschäftigen. Also die Einleitung zu diesem Kochbuch sagt, das Kochen ist schon der Gesundheit wegen nicht als Nebensache zu betrachten. Jede Tochter, die höheren Stände nicht ausgeschlossen, sollte sich hinlänglich damit bekannt machen, um als Hausfrau selbst Hand ans Werk legen zu können oder, wo die Verhältnisse das nicht erfordern, doch imstande zu sein, die Küche zu kontrollieren, damit sie ihren Untergebenen nicht zu stark in die Hand falle. Also diese Küche. Ein wesentliches Hilfsmittel zum guten und auch zum sparsamen Kochen ist ein zuverlässiges Kochbuch. Die junge, unerfahrene Hausfrau, welche eine außergewöhnliche Speise zu bereiten wünscht, wird sicherlich weit mehr als nötig ist an kostbaren Zutaten verbrauchen und oftmals misslungene Versuche teuer bezahlen müssen, was jedoch zu vermeiden sein wird, wenn sie die Erfahrungen, die in einem guten Kochbuche niedergelegt sind, benutzt. Zu diesem Zweck erlaube ich mir, die jungen Damen, welche vorliegendes Buch als Leitfaden in der Küche wählen, schon in der Einleitung mit den notwendigen Anforderungen bekannt zu machen, die an eine aufmerksame Köchin gestellt werden. Die erste, um wohlschmeckend und fein zu kochen, ist große Reinlichkeit, welche ich allen jungen Anfängerinnen freundlich anempfehle und die bei den ersten Gewöhnung der mit Leichtigkeit sich einübt. Es besteht diese in gründlicher Sauberkeit der Hände, der Küche, der sämtlichen Küchengeräte, der Anrichten und Tische sowie auch im Waschen und Spülen der Gemüse. Die zweite ist Sparsamkeit. Diese lässt sich sowohl bei feineren als auch bei den gewöhnlichen Speisen anwenden. Das Übermaß an Zucker, Butter und Gewürzen macht die Speisen nicht wohlschmeckend, wohl aber benimmt es denselben das Feine und verdirbt manche gute Schüssel. Sparsamkeit besteht ferner im Benutzen aller Kleinigkeiten sowie auch im zweckmäßigen Verwenden der Reste, die in anderen Gestalten oft wieder angenehme Gerichte liefern. Die dritte ist Achtsamkeit und Überlegung, die darin besteht, die Speisen zur rechten Zeit, weder zu früh noch zu spät, aufs Feuer zu bringen. Die Größe der Töpfe muss mit den Portionen im richtigen Verhältnis stehen und ist dies ganz besonders bei den Fleischspeisen eine notwendige Bedingung. Wollte man zum Beispiel ein kleines Schmorstück, ein Hühnchen, eine kleine Frikadelle oder etwas derartiges in einem Topfe von weitem Umfang braten, so würde man sicherlich oder schwerlich auf eine gute Zubereitung rechnen dürfen. Hinsichtlich der Wahl der Töpfe beim Kochen ist noch zu bemerken, dass man zu Hülsenfrüchten glasierte Kochgeschirre vermeiden muss, indem solche darin nicht weich zu bringen sind. Man stelle die Töpfe nicht tiefer ins Feuer, als es die darin befindlichen Speisen erfordern, weil gerade dadurch, wenn auch übrigens die nötige Achtsamkeit angewandt würde, sowohl Suppen als Gemüse und Fleischspeisen einen Nebengeschmack erhalten. Das Feuer muss gehörig gesorgt werden, sodass die Speisen gleichmäßig, nicht zu stark, nicht auch zu wenig kochen oder gar aus dem Kochen kommen, damit sie im ersten Fall vor Anbrennen gesichert sind und im letzteren nicht ungar angerichtet werden müssen. Die vierte, dass man, ehe ein Gericht zu machen angefangen wird, die nötigen Bestandteile heranholt, auch mit ruhiger Überlegung verarbeitet, um zu vermeiden, dass die Arbeit später sich zu sehr häufe und man viel mehr Zeit gewinne, auch auf das feine Anrichten der Speise, die nötige Sorgfalt zu verwenden, da oft die schmackhaftesten Gerichte durch unordentliches Anrichten ihren Wert verlieren. Ferner ist es notwendig, während des Kochens für kochendes Wasser zu sorgen, um nötigenfalls kochendes Wasser zum Nachgießen zur Hand zu haben und auch zugleich beim Anrichten die Schüsseln, besonders die zu den Braten, damit erwärmen zu können. Durch das Erwärmen im Ofen verlieren sie die Schüsseln ihre Weiße und es gibt der Glasur des ordinären Porzellans leicht kleine Risse. Na bitte, also, hier wird also der Hausfrau, der Jungen, vor allem Unerfahrenen, schon einmal eine Einleitung beschert. Und jetzt können wir zu einigen Speisen kommen, die garantiert im Repertoire unseres Hoteldekans sind oder waren, und zwar, weil sie schon einmal mit dem Wort Wiener beginnen. Und da gibt es bei den Nachtischen Wiener Gipfel. Ein Dreiviertel Pfund feines Mehl, ein halbes Pfund gesiebter Zucker, 180 Gramm frische in kleine Stücke zerpflückte Butter, ein Teelöffel voll feiner Zimt, 8 fein gestoßene Nelken, abgeriebene Schale einer halben Zitrone, 2 ganze Eier und 3 Eidotter. Dies alles macht man zu einem glatten Teig, rollt ihn auf einem mit Mehl bestäubten Backbrett, Messerrücken dick aus, schneidet ihn in dreieckige Stücke, welche man mit beliebten Eingemachten bestreicht. Dann werden die Spitzen darüber zusammengebogen und auf einer mit Mehl bestäubten Platte gelb gebacken. Oder Wiener Eisbogen. Ein halbes Pfund durchgesiebter Zucker, ein halbes Pfund feines Mehl, 5 frische Eier, eine Zitrone, etwas Vanille und 60 Gramm Mandeln. Eier, Zucker, Saft und abgeriebene Schale der Zitrone werden tüchtig gerührt. Dann wird nach und nach das durchgesiebte Mehl unter die Masse gezogen. Als dann diese stark einem Messerrücken dick auf ein mit Butter bestrichenes Blech gebracht, mit fein geschnittenen Mandeln, Zucker und Zimt gemengt und bestreut und langsam gelb gebacken. So wie der Kuchen aus dem Ofen kommt, wird derselbe sofort in 3 fingerbreite Streifen geschnitten, die man fingerlang glatt durchschneidet und schnell, ehe sie erkalten, um ein Rollholz biegt. Dann gibt es noch Wiener Zollen, ein halbes Pfund feines Mehl, ein halbes Pfund Zucker, 3 Eier, etwas feiner Zimt, etwas Nelken, Kardamom, abgeriebene Schale einer halben Zitrone, 3 Stück recht fein gebackener, eingemachte Walnüsse. Nachdem Mehl und Zucker durchgesiebt werden, alle benannten Teile mit Ausnahme des Mehls eine Viertelstunde recht stark gerührt, dann wird das Mehl löffelweise hinzugerührt und nachdem jeder Teelöffel voll dieser Masse in fein gestoßenem Zucker umgedreht, formt man längliche Stückchen daraus und lässt sie auf einer mit Wachs gestrichenen Platte bei schwacher Hitze gelb backen. Ja, das sind so 3 Rezepte, die klingen sehr einfach. Ich weiß nicht, ob ich das gut könnte. Jedenfalls ist es interessant, auch einmal zu sehen, was die junge Hausfrau im Jahre 1920, 24 so in die Küche gebracht hat, beziehungsweise dann auf den Esstisch. Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Spaß bei unserer Sendung, denn da geht es um den Professor Dr. Iskat, Wilfried Iskat, der in einer Universität in Dunedin, Florida, mit mir zusammen gearbeitet hat. Wir waren dort eine Weile zusammen und haben uns dann aber viele, viele Jahre freundschaftlich verbunden. Und die Familie kennen wir bis in die dritte Generation. Und wir freuen uns sehr daran und wünschen ihm, Dr. Iskat, einen angenehmen Ruhestand, in dem er sich jetzt schon länger befindet. Und immer und immer geht es wieder in Gesprächen um das Essen, um das Kochen und vor allem um das Genießen. Und das kann er ganz, ganz wunderbar mit anderen und für andere. Und darüber bin ich sehr, sehr froh, über diese schöne, schöne Erinnerung an die vielen Jahre zusammen im Lehrberuf und auch die schönen Jahre danach. Und wie gesagt, wir befinden uns damit in Dunedin, Florida und nicht mehr, beziehungsweise Palm Harbor, Florida und nicht mehr in Wien. Aber die Brücke ist geschlagen zwischen Wien, der schönen Stadt mit dem Café Demel, wo Herr Iskat dann ganz früher als Lehrling anfing und wo er dann bis hin zum Dekan des Hotelfachs hier in Florida und dann später noch jahrelang in Orlando weitergearbeitet hat und viele, viele hoffentlich ins Hotelfach gebracht hat, die er nach und nach beeinflusst hat und die jetzt seine Rezepte, seine Ideen und vor allem das, was sie ganz toll bei ihm gelernt haben, das Managen von Hotels weiter betreiben und das in ihre Kinder weiterhin einbringen. Ja? Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei dem Gespräch und wie gesagt, stellen Sie sich jetzt vor, aber bitte mit Sahne von Udo Jürgens, wo es von den Damen am Kaffeetisch mit Sahne dann bis in den Himmel mit Sahne geht. Sie, die das Lied kennen, werden sich erinnern und Sie, die es nicht kennen, schauen Sie sich's oder hören Sie sich's im Internet kurz nochmal an. Viel Spaß, Ihre Susanne Nielsen. Und wir sitzen hier mit Dr. Iskat und Professor Doktor, muss ich jetzt sagen, aber Sie sagen, manche nennen Sie Will. Und ich möchte Sie fragen, was hat denn der Udo Jürgens jetzt gesungen da? Er hat von aber mit der Sahne gesprochen, das heißt aber in Österreich mit Schlager was. Und wie singt sich das? Nur leider würde das sich nicht sehr gut reimen, aber bitte mit Schlagobers. Und von den anderen Torten, von denen er gesprochen hat, speziell die Sachertorte, wird natürlich traditionell nur mit Schlagobers gegessen. Aha, und die Sachertorte, kommt die aus dem Sacher? Es gibt zwei Versionen der Sachertorte, die beide nach österreichischem Gesetz, und da war ein Riesenstreit drüber, erzeugt werden in Wien. Eine im Hotel Sacher und die andere bei Demel. Und der grundsätzliche Unterschied ist, dass beide ein Schokoladesiegel haben und das vom Demel ist dreieckig und das von Sacher ist oval. Aber sonst sind sie gleich. Vom Geschmack her, ja. Ja. Ah ja. Und gab es auch einen Streit darüber, wer das zuerst gemacht hat? Nein, das nicht. Das ist nämlich ein Zuckerbäcker gewesen, der in beiden Häusern gearbeitet hat, ja, soweit ist denn ich das verfolgen konnte. Ein Zuckerbäcker. Ich habe also in meiner Verwandtschaft um die 1500 habe ich einen Zuckerbäcker gefunden, habe immer gedacht, was ist das denn? Ja. Früher, als es in Österreich noch die verschiedenen Stände gab, da gab es einen Riesenunterschied zwischen den Lebzeltern und Wachsziehern. Das war eine Branche, die man so und ohne weiteres auch da reinkriegen könnte. Und dann gab es die Bäcker. Das war ein eher mittelständiger Beruf. Und dann die Zuckerbäcker. Das war natürlich etwas Besseres. Und was macht denn nun ein Zuckerbäcker gemessen am Bäcker? Also, verschieden vom Bäcker in Österreich zumindest ist der Zuckerbäcker verantwortlich für die Schnitttorten und eine ganze Reihe von Mehlspeisen, die man hier eigentlich außer in Österreich sehr wenig findet. Viel davon sind Germmehlspeisen, das heißt, sie sind mit Hefe gebacken. Von dem berühmten Kugelhupf über die Wiener oder österreichischen Buchteln, das sind eigentlich kleine Krapfen, keine Bäckereien, die kommen eher aus Böhmen, vom ehemaligen K&K, Hofzuckerbäckerberuf. Und dann gibt es noch andere kleine Gebäcke, die man eben zu morgen oder mit morgen oder mit Nachmittag bei uns zu Hause gerne mit einem Kaffee isst. Ja, und ich habe vorhin gesagt, Kaffee Demel, und das war ja ganz verkehrt. Übrigens, also Zuckerbäcker dann, also Konditor bei uns auf Deutsch, ja. Also Kaffee Demel ist das nicht, warum nicht? Well, das Wort Kaffee mit einem Namen danach, wie das Café Swoboda oder das Café so und so, das ist immer ein Kaffeehaus, in dem es viele Sorten von Kaffee gibt, denn Österreicher, der was von sich hält, geht natürlich nicht in ein Kaffeehaus und sagt, bitte einen Kaffee, sondern er bestellt was ganz Bestimmtes, ein Einspänner, ein Kapuziner, einen Obermeier oder was immer der Trendname gerade ist. Und da gibt es Dutzende davon. Und dann wird dazu ein Glas Wasser und eine Zeitung. Und das ist ein Kaffee. Demel hingegen ist mehr eine Konditorei mit einer Riesenauswahl von sehr feinen und eleganten, nicht nur Mehlspeisen, sondern auch Bonbons, die selbst hergestellt werden, Schokoladewaren, Marmeladen und so weiter. Auch kalte Imbisse. So. Naja, und Sie sind aber nicht dort geblieben, sondern Sie sagten, Sie sind in verschiedene andere Hotels gegangen. Ja, ich bin dann in die Saison gegangen und habe als Konditor oder Patissier, das heißt, ich habe dann auch die warmen Mehlspeisen gemacht, die man in Österreich gerne, den Auflauf und die Cremes und so weiter, die man als Nachtisch isst in Österreich. Aha. Und dann, wie hat sich es denn bis nach Amerika verschlagen? Also ist ein weiter Weg gewesen? Ich wollte schon immer nach Amerika, schon als kleiner Bub war ich interessiert und war ein Spezialist in den Indianerstämmen von Nordamerika. Aha. Und meine Tante, die vor ungefähr 70 Jahren ausgewandert war, hatte mit meinem Onkel in New Hampshire ein kleines Motel angefangen und ließ mich nach Amerika kommen, da ich interessiert war. Und sie sagte, also kommst du zu uns und dann kannst du uns mithelfen. Ja, und dann bin ich nach Amerika gekommen und von New Hampshire dann über New York und andere Städte habe ich dann als Cake Decorator gearbeitet. Aha, wir wollen noch ein bisschen zurück zu Ihnen. Okay. Sie sind also in USA gelandet und als Patissier auch, nicht? Ja. Als Konditor. Und dann, wie ging es weiter? Ja, ich habe in verschiedenen Firmen gearbeitet und dabei ist mir aufgefallen, dass ich sehr oft Anweisungen hinnehmen musste von Leuten, die zwar weniger Fachwissen hatten wie ich, aber sie hatten ein College Degree. Also ein Abschluss irgendwelcher Art. Ja, und da habe ich mir eben einmal gesagt, also das geht nicht so weiter und da muss ich auch und da möchte ich auch gerne. Und ich war dann gerade jung verheiratet und meine Frau gesagt, guck mal, hör auf zum Raunzen, wie das die Wiener machen, und tu das doch und ich helfe dir dabei. Dann habe ich angefangen, neben meiner Arbeit in ein Community College zu gehen, habe das also sehr interessant gefunden. Dann als reiner, ich habe mich testen lassen von einer Testing Agency, die sagten mir, ja, sie haben schon das Gehirn dazu, ein College Degree sich zu erwerben. Dann habe ich gesagt, naja, Und was denn? Und das sagten sie mir, wissen Sie, die Tests, die Sie gemacht haben mit Fingerfertigkeit, Handfertigkeit, die haben alle Rekorde gebrochen. Sie haben also sehr viel Fachwissen. Nur wusste ich damals noch nicht, in welcher Sparte ich da vielleicht einen College-Degree haben würde, denn als meine Tests zurückkamen, hieß es, was Sie gerne machen würden, wären ein Förster in einem Cadillac im Wald herumfahren, das würde Ihnen am besten passen. Dann habe ich gesagt, naja, Bäckerei oder Konditorei, da kann man schlecht einen Doktor machen. Und da haben sie gesagt zu mir, nein, das stimmt gar nicht. Es gibt viele Schulen, in denen man das Hotelfach unterrichtet. Und ich habe gesagt, nun, was ist denn die beste? Und da hieß es Cornell. Dann habe ich mich beworben und wie der Teufel das so will, wie man bei uns sagt, bin ich reingerutscht. Aha. Und habe angefangen dann zu studieren. Ach ja, ich habe noch vorher ein Highschool-Diploma am Abend gemacht. Aha. Und fing dann bei Cornell an und habe mich durch Cornell durchgearbeitet, muss ich allerdings sagen, mit der Hilfe meiner Frau. Aha, toll. Und die gibt es jetzt noch und die hört Ihnen jetzt zu, nehme ich an, ja? Bitte? Ihre liebe Frau. Ja, die Frau gibt es noch. Das sind 31 Jahre von Hochzeit plus drei Kinder. Aha. Und sie ist Amerikanerin oder Deutsch? Meine Frau ist eine Amerikanerin aus der Bronx in New York, war aber mit mir in Deutschland, spricht auch Deutsch und hat sich sehr bemüht, mit diesem dickköpfigen Wiener auszukommen, was ja anscheinend auch gelungen ist. Anscheinend. Und sie hat sie auch durchs College gebracht, denn ja, jetzt sind sie weiter und unterrichten. Und jetzt machen wir noch ein bisschen Musik. Wollen wir noch mal sehen, wie sind Sie von Cornell mit Ihrem Studium? Haben Sie dort einen Bachelor's und einen Master's gemacht in Hotelfach? Ja. Und dann, wie ging es dann? Dann habe ich einen Posten angenommen als Consultant, also Berater für den Wirtschaftsbereich in Jakarta und bin mit Interconti Hotels nach Jakarta, habe dort die erste Mannschaft, die erste Wirtschaftsbereich-Mannschaft, die Food and Beverage Managers ausgebildet vom Hotel Indonesia, dann nach Philippinen, habe dort ein Jahr lang habe ich Materialien geschrieben für den Bereich im Personal, von da dann zurück nach New York ins Headquarters und dann habe ich einen Posten angenommen mit Holiday Inns zurück nach Europa. Zwischendurch habe ich begonnen mein Doktorstudium an der New York University. Das muss ich dann unterbrechen, denn in Frankfurt da war das schlecht zu machen. Wir waren dann einige Jahre in Deutschland, sind 81 wieder zurück, aber nach Memphis in Tennessee, wo ich dann die Ausbildungsleiter für die Holiday Inns Hotels außerhalb Amerikas über hatte. Und das ging dann bis 81, 84, 85 und dann bin ich abgesprungen und wurde ein Vice President von einer Hotelfirma und dann fing ich an einem College zu unterrichten und habe dann meine Doktorstudien wieder aufgenommen. Und sind jetzt also gekrönter Doktor. Ja, gekrönter Doktor. Und zwar mit einem wunderschönen lila Talar, wenn Sie da stehen in Ihrem Gewand. Das sieht sehr, sehr imposant aus. Und bei jeder Graduation-Zeremonie, da muss man die ganzen alten Gewänder wieder anziehen, die Professoren. Und da stand er dann ganz in lila von der New York City University. Ja. Und Sie sind aber auch nach Wien zurückgekommen und haben Ihre alten Freunde besucht, nehme ich an. Und was macht man denn da mit plötzlich einem Professor gewordenen Zuckerbäcker? Wie ist das? Also meine Freunde versichern mir, dass ich zwar nicht mehr original wienerisch kann, aber ich habe doch noch sehr vieles davon beibehalten. Ich kann auch so manchen Schlager der 50er und 60er Jahre noch in Deutsch oder wienerisch singen. Und meine Freunde lachen da sehr oft, denn während ich als Ausbildungsleiter für Holiday Inn und auch für Interconti gearbeitet habe, da fuhr ich so zwischen 60 und 100.000 Meilen pro Jahr in der Welt herum und habe dann immer wieder bei einem Zurückflug nach Amerika durch Österreich einen so einen Seitensprung nach Wien gemacht, um noch das Innere, das Kulturelle beizubehalten und Wiener zu sein. Ja, und die Wiener oder die Österreicher lieben Titel ja sehr. Ach, also, natürlich. Und wie wird man denn dann angesprochen auf einmal? Ja, das wird ganz problematisch, gell? Es gibt viele, viele Länder, in denen ich gearbeitet habe, wo man mich nur unter Will kennt oder Wilfried. Aber in Österreich natürlich ist das nicht zu machen. Da ist es ein Herr Doktor, ein Herr Dekan, ein Herr Professor und möglicherweise alle drei. Wenn man vor allem Sie vorstellt, nicht mit als natürlich, Freund. Meine Freunde machen dann einen Heidenspaß dran und stellen mich dann vor als diverse, der Mann, der es geschafft hat und der Zuckerbäcker, der jetzt Doktor ist und so weiter. Wir haben dann Heidenspaß dran. Ja, und Sie haben gesagt Dekan, das heißt, Sie sind jetzt Dekan von was? Ach, Sie sind der Dekan für Hotelmanagement. Und das ist ein langer Weg vom Zuckerbäcker-Lehrling bis zum Dekan. Eigentlich eine fantastische Karriere. Wir sitzen hier mit Dr. Iskat von der Schiller International University, der vom Zuckerbäcker zum Dekan geworden ist, über Jahre viel fleißiger Arbeit und vielen, vielen Hotels und allen möglichen Dingen, die er gemacht hat. Und Sie haben gerade gesagt, die Zuhörerkreise werden natürlich größer, wenn man nicht unbedingt auf Wienerisch singt oder auf Österreichisch. Und da gibt es so viele Ausdrücke. Was waren das, haben Sie eben gesagt? Ja, viele, viele Ausdrücke. Wenn ich so Wienerisch reden tät, gell? Dann hört sich das so an wie jetzt. Da kommen viele R-Klänge hinein, wie das Beischerl und das Nockerl und das Grätzl und das Butzerl und das Papperl. Und das ist natürlich dann echt wienerisch, aber da wird dann eben die Zuhörerschaft auf Wiener limitiert. Allerdings gab es ja einen Herrn Moser. Ja, der Hans Moser. Der hat auch genuschelt. Der hat genuschelt und der Herr Hörbiger hat da auch sehr, sehr hilfreich ausgeholfen. Ja, also das ist doch was sehr heimatlich klingt für das Sie. Das ist natürlich auf jeden Fall. Ich habe hier ein kleines österreichisches kulinarisches Glossar vor mir und das habe ich also, dann habe ich auch geguckt und da gibt es so Sachen wie Brimsen. Was ist das denn? Ja, der Brimsen, das ist ein Schafkäse eigentlich Und wir essen den Brimsen mit einem schwarzen Brot zum Frühstück oder zum Gabelfrühstück. Aha. Und was ist denn für Sie das ganz typischste österreichische Wort, was Ihnen so einfällt, wenn man sagt? Beischl. Beischl. Und was ist ein das? Beischl mit Knödel. Das ist ein Ragout von Lunge und Herz von jungen Rindern. Aha. Und das kriegt man natürlich nur in Österreich und nur in Wien. Aha. Wie auch die gute Tasse Kaffee? Wie die gute Kaffee oder den Einspänner. Den Einspänner, gut. Ich darf mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Ich bin mir sicher, wenn er mal was Österreichisches hört, vielleicht gibt es ja noch einige, die hier zuhören, die man noch nicht kennt. Ja, ich hab ganz speziell immer Spaß, wenn ich mich mit einem Freund treffe, der mir sehr ans Herz gewachsen ist, schon von Kornellen, das ist der Peter Kreuziger. Der Peter und ich treffen uns minimal einmal in der Woche auf einen Kaffee. Der Peter ist mit Bon Appetit und Yachthaberin und da treffen wir uns eben und dann wird österreichisch geredet. Na, vielleicht können sich da noch einige einfinden. Ja, das war unser Gespräch mit Professor Dr. Wilfried Iskat. Und ich habe mit ihm jahrelang gearbeitet an einer kleinen Universität, einer Privatuniversität in Dunedin, Florida, und später weiterhin mit dieser Freundschaft sehr, sehr viel gewonnen und vor allem immer um den Esstisch herum. Und das kann ich Ihnen sagen, dass es da immer Wunderbares zu essen gab und besonders an den Feiertagen. Was ich sehr interessant finde und noch einmal in dem Buch von dem Herrn Schneider, der, wie gesagt, einmal beim Großherzog von Baden Koch war, gefunden habe, ist, dass dort eine ganze Reihe von Empfehlungen gegeben werden, wie zum Beispiel, wie ein Jagdfrühstück zu sein hat. Wer von Ihnen kennt Jagdfrühstücke? Die findet man dann doch nur bei Grafen, glaube ich. Also das Jagdfrühstück, steht hier, wird von den Herren um die Mittagszeit meistens im Freien und zwar einfach aus der Hand verzehrt, um nicht lange dadurch aufgehalten zu werden, sondern bald wieder ans Weidwerk, nämlich Weid mit AID, also auf Land und Weide zu kommen, Entschuldigung, Weid, also in dem Sinne von Wald und Jagd, weshalb auch Bestecke und Servietten mit hinausgeschickt werden. Da nach Behauptung der Jäger durch Zeitverlust eine ganze Jagd verdorben werden kann, so würde es eine Hauptsache sein müssen, das Frühstück zur bestimmten Zeit zu besorgen. Dasselbe besteht zunächst aus Butterbrot, am besten Brötchen und Semmel, doch ist auch Schwarzbrot besonders beliebt. Zwei Schnitten davon gelten für ein Brötchen. Ins Butterbrot legt man Fleisch verschiedener Art, als Kalbsbraten, Schinken. Sehr beliebt sind auch Röllchen von Schweinefleisch, Wurst und Käse. Die benannten Beilagen kann man auch zierlich aufgeschnitten auf Tellern hinausschicken, doch ist ersteres Verfahren der Einfachheit wegen vorzuziehen. Also, wie man es macht und vor allem, was man macht. Ganz am Ende dieses schönen Buches, dieses Kochbuchs für die junge Hausfrau von 1926 oder 24, ich nehme an, dass es 2 Jahre später auch noch gegolten hat, die Damen bei Damen- und Herrentees oder eher Herren- und Damentees. Die Damen, es gab damals auch Herrenessen, also ohne Damen. Die Damen werden vom Sofa aus nach beiden Seiten in einen Halbkreis platziert, in welchem einige kleine Tische einzeln stehen. Die Herren gruppieren sich nach Belieben stehend oder sitzend. Es werden die Tassen auf einem großen Teebrett mit Zucker, Milch, Rotwein und Arak oder Rum hereingebracht und nebst dererlei gebackenem und Butterbrötchen zuerst bei den im Sofa sitzenden älteren Damen zu servieren angefangen und dann der Reihe nach weiter, bis alle versorgt sind. Nachdem werden die Herren bedient. Nach dreimaligem Herumreichen, wie bei den Damentees bemerkt worden, werden die Tassen weggenommen. In den Pausen der gesellschaftlichen Spiele oder musikalischen Unterhaltung wird Wein, Bischof oder Kardinal, auch Eis gereicht, sowie auch gleich in der ersten Pause ein Obstkuchen, wie die Jahreszeit das Obst dazu bietet, oder sonst eine ähnliche Torte etwa. Eine Brauttorte, Zitronentorte mit Reis, Zitronentorte mit Blätterteig, Zitronentorte mit einem Guss, Mandelspeckkuchen, Konfitüren oder Makronenschaumtorte, schwäbische Torte, französische Torte, Blätterteig mit Zitronencreme und so weiter. Nach einer reichlichen Viertelstunde werden kleine Teller oder Untertassen mit Teelöffeln und eine beliebige Creme serviert. Eine Wein- oder Zitronencreme mit Makronen, kalte Speise von Reismehl mit Fruchtsaft oder Weinsauce, Blancmanger, Tutti Frutti, Reisgelee, Pele Mele von Reismehl mit Fruchtsaft oder Weinsauce, Weingelee, Charlotte Russe, kalter Zitronenpudding, Weinpudding mit Vanillesoße und so weiter. Also auch da hat sich das etwas geändert. Ich glaube, so viel macht man nicht mehr bei solchen Anlässen, aber es ist doch schon sehr, sehr interessant. Und da, wie gesagt, in Wien alles noch sehr traditionell zuging, zumindest in der Jugend von Professor Iskat, könnte man sich vorstellen, dass da auch noch diese Art von Bereicherung der Damen und Herren speisemäßig also noch galt und dass man das zu Beginn der Ausbildung noch lernte. Ich darf Ihnen einen sehr schönen Sonntag noch wünschen, eine gute Woche, bis wir uns nächste Woche wiederhören. Ich sage Ihnen Tschüss, Ciao, auf Wiederhören, Bye, Bye. Es verabschieden sich, wie Sie gehört haben, Professor Dr. Iskat und Susanne Nielsen, inzwischen auch mit Doktor versehen. Also, wir freuen uns, wenn Sie vor allem in der Küche tätig sind und uns vielleicht auch mal bewirten. Also da würde ich mich sehr freuen. Im Tortenbacken bin ich inzwischen auch recht groß geworden. Also das macht mir großen, großen Spaß. Tschüss, ciao, auf Wiederhören, seien Sie nett zueinander und tschüss. Sie finden uns, wo immer Sie auch sein mögen, im Internet unter www.germanradioshow.com. Das heißt, German Radio Show ist ein Wort. Und lesen Sie uns auch auf www.germanradioshow.blogspot, das ist blogspot.com, germanradioshow.blogspot.com. Neu, neu, neu, lesen Sie gerne? Literaturecke mit Christine, Britta und Co. Ich empfehle Ihnen unsere neue Literaturecke, eine Liste mit Buchempfehlungen von Christine, Britta und anderen Freundinnen. Jede Woche neu in unserem Blog. Machen Sie mit, schreiben Sie uns zu Ihrem Lieblingsbuch, Bücher und anderes zu gewinnen. Wir freuen uns, wenn Sie bei unserem neuen Buchclub mitmachen. Leser und Leserinnen wie Sie, senden Sie uns Ihre Empfehlungen und sagen Sie uns, was Ihnen daran gefallen hat. Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns gerne an info@germanradioshow.com. Über Messenger oder direkt auf unserer Facebook-Seite. Wir freuen uns über Ihre Ideen. Ihre Susanne Nielsen. Filme für Sie gesehen und ausgesucht und hier eine kleine Zusammenstellung. In the Fade aus dem Nichts, Regie Fatih Akim, ist Golden Globe Gewinner 2018. Katja, Christiane Krüger, verliert ihren Mann und kleinen Sohn bei einem Bombenanschlag, der speziell ihnen gegolten hat. Während ihr guter Freund, ein Anwalt, ebenfalls mit Migrationshintergrund, sich auf dem Rechtsweg gegen die aus rechtsradikalen Kreisen stammenden Verdächtigen bemüht, zeigt der Film die Seite der einsamen Frau, die mangels Beweisen freigesprochenen Täter weiter verfolgt.